Schließlich passiere das jetzt schon so lange ohne inflationäre Folgen, dass selbst die größten Skeptiker der Geldpolitik erstaunt und überrascht seien, wie lange das gut geht. Die EZB kickt die Dose weiter die Straße hinab, sie wird damit auch nicht aufhören. Aber wie lang ist die Straße? Ich darf sagen, ich gehöre nicht zu den Erstaunten dieser Erde, jedenfalls nicht beim Thema Grenzen der Geldpolitik. Vielmehr bin ich ein Anhänger der Hypothese, dass man ziemlich genau sagen kann, wann der Wahn, man könne mit frisch gedrucktem Geld die Welt retten, an sein Ende kommt. Und wann es den Wirtschaftssubjekten dämmert, dass Ende Gelände ist. Und man kann auch sagen, die Geldpolitik wird den beschrittenen Weg des Gelddruckens so lange als alternativlos erklärt weiter beschreiten, bis das Geld in der Inflation wirkungslos verpufft. Auf diese Damen und Herren ist Verlass. Dieser Punkt ist erreicht, wenn die Zentralbank das Konto ihres Seniorage-Kapitals aufgebraucht hat. Der Begriff der Seniorage ist alt und bezeichnet den durch Geldschöpfung erzielten Gewinn einer Notenbank. Der Begriff des Seniorage-Kapitals ist bisher allerdings gar nicht in Verwendung, aber das macht nichts. Ich führe ihn in Ermangelung eines besseren Terminus zur Beschreibung des Sachverhalts in die Debatte ein. Was ist darunter zu verstehen? Das Seniorage-Kapital ist der Geldwert des Geldmonopols der Zentralbank. Was genau ist dieser Wert? Ich definiere preisniveau-neutrales Seniorage zunächst als den Gewinn, den die Zentralbank durch Ausnutzung ihres Geldschöpfungsmonopols erzielen und dem Staat zur Verfügung stellen kann, ohne dass es zu einer Steigerung des Preisniveaus in der Gesamtwirtschaft kommt. Bei einer konstanten Umlaufgeschwindigkeit des Geldes entspricht dieses Gewinnpotenzial inflationsfreier Geldschöpfung dem Wirtschaftswachstum in dem betreffenden Währungsraum, das durch technischen Fortschritt und verfeinerte Arbeitsteilung erzielt wird. Nehmen wir an, dieses Wachstum betrage 3%. So kann die Zentralbank jedes Jahr 3% des Bruttosozialprodukts inflationsneutral abgreifen. Wir wissen natürlich, dank der Einsichten der österreichischen Schule, dass dies zu anderen Verzerrungen der Güterallokation und so zu einer Fehlallokation und zu nicht zu rechtfertigenden Umverteilungseffekten kommt. Aber Inflation als Strafe folgt nicht notwendigerweise auf dem Fuße. Betrachten wir die Zentralbank wie eine Aktiengesellschaft, so ist dieser Abschöpfungsgewinn vergleichbar mit der jährlich auszuschüttenden Dividende. Es ergibt sich ein über viele Perioden reichender Zahlungsstrom. Er kann nach dem Vorbild der Aktienbewertung herangezogen werden, um zu schätzen, wie hoch der abgezinste Barwert aller künftigen Seniorage-Zahlungen an den Staat ist. Die Zentralbank wird damit zu so etwas wie einer im Staatseigentum befindlichen Aktiengesellschaft, deren Wert sich als Summe der Barwerte künftiger Seniorage-Dividenden bemisst. Dieser Wert ist der Expropriations-, das heißt Enteignungswert des Geldmonopols. Und zwar, weil er eigentlich dem Bürger weggenommen wird, der durch seinen Fleiß, seinen Erfindergeist und seine Innovationskraft das Wachstum der Wirtschaft überhaupt erst ermöglicht. Das Interessante daran, um dann den Wert der Zentralbank schätzen zu können, müssen wir weder die Ziffer des langfristigen Wachstums noch die Ziffer des für die Abzinsung relevanten Zinsfußes kennen.